1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon ist das Wochenende wieder vorbei und wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian. Jetzt ist gerade ein Scheinwerfer hier ausgegangen. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich glaube, es geht aber. Vor lauter Schreck zur Begrüßung. Also, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine Regie wird jetzt mal entscheiden, ob es hell genug ist. Wenn es hell genug ist, dann machen wir ganz normal weiter. Und wenn es nicht hell genug ist, dann müssen wir hier oben ein bisschen fummeln. Aber wir starten, ich höre gerade, ist es okay? Dann bin ich ja beruhigt. Wir starten mit Martha. Und Martha ist 60 Jahre. Guten Morgen, Martha. Guten Morgen, Domian. Martha, und schon geht das Licht an. Ich sag zu dir guten Abend und schon geht das Licht an. Und ich dachte, wegen mir ist es ausgegangen. Nein, das war ich schon. Nein, das sind höhere Mächte hier, höhere Mächte. Ja. So, liebe Martha, 60 Jahre, um was geht's bei dir? Ja, Domian, es geht um Folgendes. Ich habe schon 40 Jahre Depressionen, die letzten paar Jahre manisch-depressiv. Ich war schon mehrfach in Kliniken. Du hast gerade gesagt, und 40 Jahre Depressionen. Ja. Boah. Also mehr. Dein ganzes Leben quasi. Mein ganzes Leben. Mit 40 Jahre verheiratet, 40 Jahre Depressionen. Hing das hängt wahrscheinlich nicht zusammen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Hängt das mit der Heirat, mit der Ehe zusammen? Damals bekam ich die Depressionen, ja. Und ging nicht mehr weg. Ja, erzähl mal ein bisschen weiter. Ich muss dazu sagen, mein Mann war Alkoholiker und ich habe das lange Zeit nicht gemerkt. Mhm. Und dann, wie ich das dann merkte, dann kamen die Depressionen. Ja. Lebt dein Mann noch? Ja, wir leben noch zusammen. Ja. Wie ist denn die Ehe heute? Die Ehe ist zerstört, kaputt. Ja. Er sagt, ich habe ihm sein Leben kaputt gemacht und jetzt macht er mir es kaputt. Wie macht er es dir denn kaputt? Wir haben schon 10 Jahre keinen Sex mehr. Mhm. Wir leben nebenher. Verbal geht es ganz schön zur Sache. Viel Streit, viel Zoff. Viel Zoff. Ja. Wir können nicht ohne und nicht mit. Wenn ich zum Anwalt gehe, ist wieder ein paar Wochen, ein paar Monate in Ordnung. Was, wenn du Wenn ich mal zum Anwalt gehe. Zum Anwalt gehst, ach so. Mhm. Oder er will mich nicht verlieren. Mhm. Er will nicht ohne mich leben, aber er will auch nicht mit mir leben. Wie ist es denn bei dir? Was willst du denn? Ich will jetzt den Schlussstrich ziehen. Es geht nicht mehr. Mittlerweile sind so viele Sachen passiert. Jetzt schlägt die Tochter mich. Die Tochter schlägt dich? Deine Tochter schlägt dich? Meine Tochter schlägt mich körperlich und er schlägt verbal dazu. Moment mal. Er sagt, er rührt mich nicht an, er schlägt mich nicht, weil Dreck tut er nicht anrühren. Mhm. Da muss ich ja auch wieder die Schuld bei mir suchen. Mhm. Wenn ich ein Tief habe in der Manie, und dann nehme ich es mit der Körperpflege nicht genau, ich kann nicht kochen, ich kann nicht putzen, ich kann nicht schlafen, ich reagiere überhaupt nicht mehr. Ja. Und dann sagt er, ich wäre eine stinkische Drecksau und Dreck fasst man nicht an. Ja, also und, schlimme Beleidigungen, Verletzungen. Was ist mit der Tochter? Wie alt ist deine Tochter? Die ist 32. Und deine eigene Tochter schlägt dich? Ja, die schlägt mich. Wie schlägt die dich? Wohin schlägt die dich? Wo sie gerade rankommt, hauptsächlich an den Kopf und ins Gesicht. Zu welchen Anlässen oder aus welchen Gründen? Die flippt einfach aus. Die flippt aus? Die flippt einfach aus Heid um Himmel, flippt die aus. Ist das neuerdings so? So habe ich es gerade verstanden. Seit letzter Zeit ist es schlimmer. Ab und zu war das schon mal die letzten paar Jahre. Mhm. Aber nicht so massiv. Die Tochter, wohnt die mit euch im Haus? Nee. Da habe ich drauf bestanden, dass sie sich eine eigene Wohnung sucht. Hat die Tochter auch Familie? Nee, die Tochter ist MS-krank. Ach so, die ist auch noch schwer erkrankt. Ja. Aber so, dass sie euch besuchen kann. Sie kann aus ihrer Wohnung raus. Sie kommt, ja, sie geht dann noch, sie ist voll berufstätig. Achso, das geht dann noch, ja. Sie kommt dann abends zum Essen. Immer? Hat auch einen Partner, der hat auch MS. Ja, sie kommt jeden Tag. Die kommt jeden Tag zu dir zum Essen, das heißt, du bekochst die. Und ja. Aus irgendeinem läppischen Anlass haut sie dir ins Gesicht, an den Kopf. Ja. Beschimpft sie dich auch dabei? Ja. Was sagt sie? Du Drecksau. Auch die Tochter sagt? Ja, Drecksau, ich bin die Drecksau. Und dein Mann steht daneben und sagt nichts? Der sagt, ja, das stimmt. Sie hat recht. Das stimmt, sagt er sogar. Ja. Da wundert es mich nicht, macht er, dass du depressionserkrankt bist. So wie an. Ich wollte mich schon so oft umbringen. Aber ich mach's nicht, weil meine Mutter immer gesagt hat, Kind, mach das nicht. Mhm. Bitte tu das nicht. Mhm. Und früher habe ich es nicht getan, wegen meiner Mutter, wie die noch lebte. Mhm. Aber die ist mittlerweile auch schon 30 Jahre tot, meine Eltern. Mhm. Und jetzt mache ich es halt nicht. Weil ich bin ein gläubiger Mensch, trotz allem noch. Ja. Aber so langsam habe ich keine Kraft mehr. Ja. Macht da gibt es denn einen Menschen, mit dem du vertraut bist, den du magst? Wer ist das? Ja, das ist die Hanni in Bonn. Die kenne ich schon über 30 Jahre, über fast 40 Jahre. Das ist eine Freundin von dir? Das ist meine beste Freundin. Die beste Freundin, ja. Wohnst du weit? Bitte? Ja, das ist schon 200 Kilometer. Ja. Und habe hier eine Freundin, die weiß auch darüber Bescheid. Mhm. Das kann ich mir ja vorstellen, auch wenn dein Mann Alkoholiker war und du hast es gerade ja auch so mehr oder weniger beantwortet, dass die Ehejahre nun auch alles andere als ein Zuckerschlecken waren. Ja. Das war auch eine schwere Zeit. Und, ja, natürlich. Und jetzt ist es so schlimm, dass auch die eigene Tochter noch Hand gegen dich ergreift. Weißt du, Martha, ich glaube ja, dass es niemals zu spät ist, sein Leben zu verändern. Ich glaube ja, dass man immer, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist, nochmal neu beginnen kann. Domian, ich bin ein Mensch. Wer mich sieht, wenn ich nicht tief im Keller sitze, der sagt, das gibt's nicht. Ich helfe so vielen Menschen. Mhm. Ich kann lustig sein. Ich bin auch hilfsbereit. Ich helfe jedem. Lass mich das schon immer gemacht. Lass mal, das sagt der Name ja schon. Ja, Moment, lass mich einen Satz aufgreifen. Du sagst, du hilfst so vielen Menschen. Das sei wirklich geehrt und das ist ein toller Zug, wenn du das machst und eine tolle Eigenschaft. Aber du musst auch dir selber helfen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Pass auf, wenn du dir selbst nicht hilfst, kannst du auch keinem anderen mehr helfen. Ja. Wenn du dich von deiner Familie, von deinem Mann und deiner Tochter kaputt machen lässt und die machen dich kaputt. Die machen dich kaputt und die behandeln dich ausgesprochen schäbig. Ausgesprochen. Ausgesprochen schlimm, dass ich gar kein Wort habe der Empörung darüber. Die eigene Tochter schlägt die Mutter. Und der Mann sagt. Und der Mann sagt zu der Frau, du Dreck. So. Dann musst du gehen. Dann musst du was unternehmen. Domian, darf ich noch gerade was dazufügen? Ja, klar. Vor 3 Wochen wurde diagnostiziert, dass ich noch Parkinson habe. Und jetzt stehe ich auf einer Akutliste für eine Einweisung in eine Kurklinik in Schwarzwald. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich stehe am Scheideweg. Das ist mein Glück, dass vielleicht diese Krankheit dazu kommt, dass ich jetzt endlich eine Entscheidung treffe. Vielleicht. Wenn du es so sehen kannst, ist das ein großes Glück sogar. Ja. Ja. Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals, dass du jetzt diese Erkrankung kriegst und dass du jetzt dein Schicksal selbst in die Hand nimmst. Bisher hast du es so laufen lassen. Ja. Ne? Kann man so sagen. Weil, ach Gott, geschieden, um Gottes Willen, das können wir doch nicht machen. Und das sagt er ja auch, wenn man scheiden lassen, können wir uns nicht. Aber das, was sich dann hinter den Kulissen abspielt, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich bin ganz beruhigt, dass du sagst, du hast 2 gute Freundinnen. Das ist schon ein guter Halt im Leben. Und gute Schwägerinnen habe ich auch, muss ich auch sagen. Aber die haben das jetzt, dadurch, dass ich die Zeugin ja jetzt habe, wo dabei war bei dem letzten Ausraster von meiner Tochter, glauben die mir eher. Wer war denn dabei? Da war von meiner älteren Freundin, die meinten, bei uns ist alles in Ordnung, die Schwiegertochter. So. Also die sind im Alter von meiner Tochter. Ja. Und die waren, die hat es dann erlebt. Die haben, und waren entsetzt. Die waren ganz entsetzt. Ja, ja. Magda, ich finde es toll, dass du anrufst. Ich finde es wirklich toll, dass du anrufst, denn das zeigt mir, dass das. Ich habe schon so probiert. Ja, aber das zeigt mir, dass da ein Wille ist bei dir. Und du hast es ja selbst vorhin so formuliert. Vielleicht, du hast das Gefühl, du stehst am Scheideweg. Ja, du stehst am Scheideweg. Und ich will dich nur ermutigen, zum Mut. Ich will dich ermutigen, wirklich den Schritt zu machen, weg aus deinem alten Leben, rein in ein anderes Leben. Weg von der Familie, weg von dem Kerl, weg von deiner Tochter. Du handelst nur richtig, du handelst nur gut. Und du hast es verdient. Ja. Ja. Und du brauchst dich nicht schämen vor irgendwelchen Leuten, dass du deinen Mann verlässt. Der hat es sich selbst eingebrockt. Und du hast wirklich das Recht noch auf schöne Jahre und auch auf ruhigere Jahre, als du. Denke ich mir auch. Als das, was du jetzt erlebst. Jetzt ist das die Hölle, was du damit machst. Ich habe zu meinem Mann auch gesagt, ich bräuchte noch 3 Leben. Tja. Und das war alles, was ich gerne wollte. Ja. So, jetzt wirst du von meiner Psychologin, von Simone, wirst du beraten, was du so alles unternehmen kannst. Du brauchst ja auch so ein bisschen Hilfe. Das ist ja ein großer Schritt, wenn man den jetzt mit 60 noch geht. Die Unterstützung können wir dir noch geben. Ja. Das andere musst du selbst machen. Ja, vielen Dank, Dom. Ja. Und ich sag dir nochmal, mach es. Ja. Du hilfst so vielen Leuten. Ich gucke jede Nacht deine Sendung und allen Leuten, die dich anrufen und durchkommen, wünsche ich alles, alles Gute. Danke, Domi. Das ist ja sehr lieb von dir, Martha. Ich wünsche dir auch von Herzen alles, alles Gute und würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal telefonieren und du mir erzählst, mir geht es jetzt viel, viel besser als damals. Auf jeden Fall, Domi. So. Ich werde dich nicht vergessen und deine Redakteure. Danke. Sehr nett. Jetzt legst du auf und wirst von Simone zurückgerufen. Ja, danke. Alles Liebe, Martha. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Ich gucke noch vorsichtig hier nach oben, dass mir das Ding ja nicht explodiert. Aber es wird schon gut gehen. Herzlich willkommen, Roland. Roland ist 33. Guten Morgen, Roland. Roland sagt nichts. Hallo? Hallo, ja, Domian. Da ist er, Roland. Roland, schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber Domian. Ja, und was geht's denn bei dir? Ja, ich fange mal vorne an. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Mhm. Ja, mein großes Thema im Moment ist meine Freundin Dominik. Deine was? Meine Freundin Dominik. Deine Freundin Dominik? Ja. Ja. Ja, und zwar, ich bin 33 Jahre alt. Ja. Und Dominik ist erst meine zweite Freundin. Ja. Wie alt ist denn Dominik? 26. Ist das ein Frauenname auch? Ich kenne es nur so als Männernamen. Ja, Dominik ist also eine Freundin. Okay. Ja, Frauenname. Ja, okay. 26 ist sie, sagst du. Genau. Ja. Zweite Freundin. Genau. Und meine erste Freundin, die hatte ich nur 5 Wochen lang. Also eigentlich meine erste Freundin. Und wie lange bist du jetzt mit der Dominik zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Was ist denn da jetzt los, dass du anrufst? Ja, das alles hat begonnen vor 12 Wochen ungefähr. Da ging es Dominik immer schlechter. Und die musste 3-mal mit dem Notarztwagen in die Klinik gefahren werden. Was hatte sie denn? Ja, das war nicht so ganz raus. Also wie machte sich das denn bemerkbar? War ihr schlecht oder ist sie in Ohnmacht gefallen? Oder? Ja, also sie hat Galle gespuckt und konnte nicht mehr. Also hat sich die ganze Zeit übergeben, aber es war eigentlich nur Gallenflüssigkeit. Und am Anfang wurde alles auf ihren Bluthochdruck geschoben. Ja. Obwohl sie eigentlich schlank ist. Und hat man das denn nun bis heute herausbekommen, was es ist? Ja, hat man. Was ist es denn? Zuerst, es wurde dann alles immer durch untersucht und wurde Magenspiegelung gemacht und Blutbild gemacht und alles. Mhm. Wurde aber nie rausgefunden und weil sie halt diesen Bluthochdruck hat und sie hat aber nie die Medikamente dagegen genommen, wurde halt gesagt, es käme deswegen. Dann hat sie aber die Medikamente genommen, aber es wurde immer schlimmer und sie hat Kopfschmerzen ohne Ende bekommen, konnte nachts nicht mehr durchschlafen. Okay, aber jetzt weiß man, was sie hat. Genau. Was hat sie denn? Also, dann wurde endlich ein CT gemacht. Also am Ende wurde halt gesagt, es wäre als psychisch und sie wurde zum Psychologen geschickt. Hm. Aber dann ging es halt überhaupt nicht mehr. Und irgendwann kamen die Ärzte auf die Idee, halt mal eine CT zu machen. Hm. Computertomographie. Roland, jetzt machen wir es mal ein bisschen knapper. Was hat sie denn? Okay, und dann wurde halt festgestellt, sie hatte einen Tumor, einen Gehirntumor. Ach du lieber Gott. Ja, ja. Ach du lieber Gott. Und der war halt im Endstadium, also 4x4 Zentimeter groß. So groß wie ein Tennisball ungefähr. Ein Gehirntumor so groß wie ein Tennisball. Genau. Und das große Glück war halt, dass wir hier in Frankfurt wohnen. Und die Ärztin hat auch zu mir gesagt halt, das war das große Glück. Normalerweise wäre dieser Tumor ihr operabel gewesen. Ist sie operiert worden? Sie ist operiert worden, ja. Und wie geht es ihr heute? Ja, also das große Glück ist halt, dass sie schon mal überlebt hat. Weil ist sie noch in der Klinik? Bestimmt, war, ne? Ja, das war im Kleinhirn und das war total nah an dieser Schlagader im Gehirn. Und das muss man sich auch erstmal vorstellen. Ein tennisballgroßer Tumor im Kopf, das ist für einen Laien ja gar nicht vorstellbar, dass man denkt, wo hat der Platz überhaupt? Wie geht es deiner Freundin denn heute ganz aktuell? Ja, also meine Freundin, am Anfang konnte sie überhaupt nicht atmen, musste beatmet werden und man wusste überhaupt nicht, was los ist. Die Ärzte haben halt gesagt, entweder sie könnte sterben oder sie könnte halt Schäden davontragen, dass sie nicht mehr atmen, nicht mehr schlucken könnte. Roland, wir machen es mal immer so, dass du versuchst, auf meine Frage zu antworten. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie es deiner Freundin heute geht. Okay. Wie geht es ihr? Also, inzwischen, sie hat die Operation überlebt und sie hat noch einen Rest vom Tumor im Gehirn. Ist sie denn bei Bewusstsein heute? Sie ist schon bei Bewusstsein und sie kann reagieren. Ja, hast du sie heute besucht? Also ich besuche sie seit 8 Wochen jeden Tag. Jeden Tag. Also sie ist bei Bewusstsein. Sie ist bei Bewusstsein und kann reagieren. Und was ist nicht so richtig in Ordnung? Also sie kann nicht sprechen. Mhm. Das heißt, inzwischen fängt sie an und sie hat schon ein paar Mal Ja gesagt. Und sie erkennt dich auch, wenn du kommst? Ja, ja, das auf jeden Fall. Sie streckt den Daumen nach oben, wenn man irgendwelche Fragen stellt. Daumen nach oben bedeutet Ja, Faust machen bedeutet Nein. Mhm. Und sie kann auch den Kopf nicken für Ja und Kopf schütteln für Nein. Also nur ganz schwach, aber man erkennt es. Haben denn die Ärzte gesagt, dass das jetzt nur eine vorübergehende Erscheinung ist mit dem ausgefallenen Sprachzentrum? Oder wird sie sich damit arrangieren müssen? Also die Ärzte halten sich da sehr bedeckt. Mhm. Also am Anfang, man wird immer vertröstet, am Anfang hat es halt geheißen, ja, nächste Woche können sie wieder reden. Und dann hat es geheißen, nach 5 Wochen wäre sie wieder die Alte. Mhm. Aber wie lange herrscht denn jetzt, wir sind mit den Zahlen gerade ein bisschen durcheinander gekommen, wie lang hält das denn jetzt schon vor, dass sie nicht sprechen kann? Seit wie vielen Wochen? 9 Wochen. 9 Wochen. Dann ist sie damals sehr schnell operiert worden. Ja, das war eine Not-OP, das war sehr dramatisch. Mhm. Also hast du denn das Gefühl, dass es ein bisschen bergauf geht oder ist es alles immer dasselbe jeden Tag? Also es geht ein bisschen bergauf. Also am Anfang konnte sie ihr gar nicht atmen, die ersten 2 Tage. Inzwischen kann sie atmen, sie kann schlucken, auch wenn es ihr schwer fällt. Sie kann die ersten Schritte laufen. Ach so, das kann sie auch schon. Das ist ja auch schon gut, toll. Aber nicht ohne, also muss links und rechts einer ihre Schulter halten. Immerhin. Ja. Also das ist ja eine ganz schlimme, ganz ein ganz schlimmer Schicksalsschlag. 26 Jahre alt, wahrscheinlich vorher ganz normal gesund, alles. Genau. Und dann plötzlich so eine Diagnose. Hat der Krebs gestreut von diesem Tumor aus? Weiß man das? Ja, also folgendermaßen. Sie hat eine Tumorart, die Ärzte stehen so ein bisschen vom Rätsel. Normalerweise bekommt diese Tumorart nur Kinder oder Jugendliche. Mhm. Und sie hat den mit 26 bekommen. Und in der ganzen Literatur gibt es halt keinen Patient, der diese Tumorart bekommen hat im Erwachsenenalter. Aber man wird doch sicher wissen, ob er gestreut hat. Ja, das Schlechte ist halt, dieser Tumor, was auch unüblich ist eigentlich für diese Tumorart, der ist Richtung Hirnstamm auch noch ausgewuchert. Und hat man ihn nicht ganz entfernen können? Genau. Hm. Also man konnte den Tumor als solchen entfernen, Verstehe. Aber da ist noch ein kleiner Rest übrig. Verstehe. Konnte man nicht. Ja, sind denn andere Organe auch betroffen im Körper noch? Nee, das ist eine Tumorart, die geht nicht auf die Organe, die verbreitet sich über den Rücken, über den Rückenmarkskanal. Mhm. Und diesen Rest, der übrig geblieben ist, den versuchen die Ärzte jetzt durch Bestrahlung wegzukriegen. Das Aber die haben halt keine Erfahrungswerte. Das heißt, ihr seid in großer Anspannung und in großer Angst. Es besteht wohl eine Chance, aber es ist alles sehr schwierig, so wie du es mir jetzt geschildert hast. Genau, weil es auch keine Erfahrungswerte gibt. Weil, hast du den Eindruck, dass sie das so richtig versteht, in welcher Situation sie sich jetzt gerade befindet? Doch, also an ihrer Reaktion sieht man, sie kriegt schon alles mit. Mhm. Ja. Mhm. Das Problem ist, sie ist wie ein Autist. Sie hat zwar jetzt schon ein paar Mal Ja gesagt, aber ganz sporadisch nur. Und sie weint auch total viel. Man muss sich vorstellen, sie ist seit 9 Wochen in ihrem eigenen Körper gefangen, kriegt alles mit, ist aber auf dem Stand körperlich von einer Zweijährigen. Ja, und man erahnt ja nicht, welche Gefühle sie hat, welche Ängste vielleicht. Ja. Vielleicht auch Schmerzen. Und seit man weiß es ja nicht. Na gut, sie kriegt Schmerzmittel, ja. Ja, gut, aber... Aber seit 4 Wochen, das tut mir aber wirklich sehr leid. Das tut mir sehr leid. Ja. Und seit 4 Wochen beginnt sie halt, sich Gefühle zu äußern und weint sehr viel. Mhm. Und sie zeigt halt Sachen an, wenn sie Hunger hat, wenn sie trinken will. Mhm. Aber manchmal zeigt sie irgendwas an und man versteht es nicht. Mhm. Und dann rastet sie halt sehr aus. Ja, und was natürlich für den Angehörigen auch immer ganz schrecklich ist, wenn man dann nicht versteht, was der Kranke will. Und man ist selbst dann ja auch hilflos und weiß nicht, was man machen soll. Wow, ja. So, jetzt ist deine Aufgabe, die du ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, sehr, sehr toll erfüllst. Du bist immer bei ihr, du bist jeden Tag da. Genau. So, ja. Und das ist das, was du leisten kannst. Du musst immer zu ihr fahren und du musst dich auch gut darum kümmern, dass sie medizinisch sehr gut betreut wird. Je nachdem, wenn sie in eine Reha-Klinik muss, dass das auch eine ordentliche Reha-Klinik ist, dass man sie da auch respektvoll behandelt und so weiter. Das musst du machen. Aber das machst du ja auch, das brauche ich dir ja gar nicht sagen. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du mittlerweile auch ein bisschen mit den Kräften am Ende bist? Ja, das Problem ist halt, ich habe eine Vollzeitstelle, arbeite immer meistens bis 17 Uhr, fahre ins Krankenhaus, bin um 8:30 zu Hause erst und gut, dann ein bisschen Fernsehen und schlafe ich ein. Ja, vom Fernseher wache manchmal bei Domian auf. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, heute bin ich aufgeblieben. Ja. Roland, also mir tut das wirklich sehr leid für deine Freundin. Sehr leid. Und ich wünsche ihr so sehr, dass sie diese schlimme Krankheit besiegen wird. Und dir wünsche ich, dass du die ganze Kraft aufbringen kannst, ihr beizustehen, aber da habe ich keine Sorge. Und dass sie auch mit deiner Kraft zusammen das dann schafft. Denn das ist so wichtig, dass ein Mensch da ist, der hilft, der da ist. Sie kann sich darauf verlassen, dass du jeden Abend kommst. Und wenn du auch nur abends kommst, egal, aber sie weiß, du kommst abends. Ja. Und du bist für sie da. Pass mal auf, ich merke, dass du so traurig bist und auch so angeschlagen. Mir rennt jetzt ein bisschen die Zeit hier in der Sendung weg. Ja. Wir werden dich aber gleich nochmal anrufen. Okay. Einverstanden? Alles klar. So, und nochmal von meiner Seite aus die besten Wünsche an deine Freundin, an die Dominik. Ich werde es erzählen, dass ja. Ich dich angerufen habe. Ja, und schöne okay. Grüße wünsche ich. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder, okay? Okay, also ich soll auflegen. Genau, du legst auf und wachst ab, bis wir uns melden. Tschüss, Roland. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben und fasst euch kurz. Dann können die Kollegen schneller handeln im Hintergrund. Schreibt ein paar Worte zu eurem Thema und eurem Anliegen und wie gesagt, eure Telefonnummer auch mit rein. So, hier ist Uwe. Uwe ist 44. Guten Morgen. Morgen. Hallo Uwe, und was geht's bei dir? Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich komme langsam mit meiner Bisexualität nicht mehr zurecht. Mit deiner Bisexualität kommst du nicht zurecht? Ja. Warum? Weil, ich muss dazu sagen, ich bin seit 16 Jahren verheiratet. Mhm. Meine Frau weiß nichts davon. Oh. Und ja, irgendwie bedrückt mich das sehr. Einerseits habe ich den Drang dazu. Bist du ihr denn in den 16 Jahren treu geblieben oder hast du Geschichten mit Männern am Laufen gehabt? Ja, sicher. Sicher? Am Laufen gehabt, ja. Und des Öfteren. Und mehrfach. Mehrfach. Reine Sexgeschichten oder auch Liebesaffären? Nein, Sexgeschichten. Reine Sexgeschichten. Anonyme Sexgeschichten? Ja und nein. Also ja, wo man sich dann eben mal getroffen hat. Ja. Und dementsprechend, oder auch dann, wo man bekannt hatte. Wo man immer wieder hingeht dann. Genau. Ja. Wie oft denn so im Monat? Das ist ja gut. Wie die Zeit dann war dann, es könnte mal dreimal in der Woche gewesen sein. Oh. Konnte aber auch mal dreimal im Monat oder alle drei Monate nur einmal. Mhm. Das kam immer drauf an. Also eine ganz, ganz schön hohe Frequenz ja. auf die 16 Jahre bezogen. Ja. So, und nu, was ist jetzt? Bitte? Ich sag, und nu, sagst du, du kommst damit nicht mehr klar. Ja, irgendwie habe ich, es belastet mich auch psychisch mittlerweile, mhm. weil weil ich einerseits immer meine Frau betrüge, mhm. ne, da wollen wir nicht drum rumreden. Mhm. Ich meine, ich kenne ja deine Meinung dazu, ja. weil ich dich fast oder des Öfteren nachts höre. Ja. Und, aber einerseits habe ich auch wieder den Drang dazu, mhm. weil auch sexuell kaum noch was läuft. Das kommt noch dazu. War das denn früher sexuell mit deiner Frau gut? Super. Hast du denn manchmal auch Lust auf eine andere Frau oder nur auf Männer? Auch, ja gut, wenn es sie hergeben würde, auf eine andere Frau. Also. Mhm. Also sexuell relativ frustriert in der Ehe? Das ja. Mhm. Mittlerweile. Wie viele Jahre ging das denn in der Ehe gut, sexuell? Ungefähr? Ich würde so sagen, ja, 5 Jahre. Fünf Jahre. Aber in diesen 5 Jahren hast du dich auch schon mit Kerlen rumgetrieben? Weniger. Es ist schon mal vorgekommen, aber das war vielleicht dann mal ein halben Jahr, mal einmal oder so. Ja, ja. Deine Frau hat überhaupt gar keinen blassen Schimmer, dass du auf Männer auch stehst. Nein. Wer weiß das denn überhaupt noch? Gut, das weiß noch ein guter Freund. Ja. Und sonst hatte ich mich eigentlich bedeckt damit. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie ist die Ehe denn sonst so, abgesehen von der eingeschlafenen Sexualität? Ja gut, ich muss dazu vorweg sagen, sie ist psychisch erkrankt. Mhm. Was für eine Erkrankung hat sie? Ja, das ist also sie ist sogar dafür in Frührente. Ah ja. Aber das ist nicht irgendwie richtig Diagnose gekommen, dass man sagt, sie hat das oder das. Aber auf jeden Fall hat sie mir jetzt nicht gesagt, die hat es schon vorher gehabt. Es muss ja schon was Gravierendes sein, wenn man in Frührente kommt, muss ja schon was Handfestes sein. Ja, sie war auch mehrfach in der psychiatrischen und. Wie? Moment mal. Und du als Ehemann weißt nicht, was für eine Erkrankung deine Ehefrau hat? Ja gut, ich muss dazu sagen, seitdem sie jetzt mit mir zusammen ist, hat sie brauchte sie nicht mehr in die Klinik. Das war also alles vor der Zeit, bevor wir uns kennengelernt haben. Wie alt ist sie denn? Sie ist 50. 50. Ist sie denn in medizinischer Behandlung immer noch? Nein. Sie geht ab und zu mal zum Arzt, aber zum normalen. Aha. Und sie braucht auch keine Medikamente mehr zu nehmen. Ja. Weil, ich sag ja, irgendwie habe ich ihr gut getan, sagen wir so mal. Ah, ja. Und das ist jetzt natürlich auch das Problem. Mhm. Einerseits würde ich mich auch von ihr trennen. Mhm. Bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Aber andererseits habe ich die Angst und auch die Befürchtung, die fällt dann in dermaßen Loch. Mhm. Oder sie tut sich was an. Schwieriges Problem. Ja, das ist ein sehr schwieriges. Schwieriges Problem. Wenn du sagst, ich würde mich eigentlich von ihr trennen, wenn die Frau stabil wäre, das sagt für mich aus, dass du eigentlich keine großen Gefühle mehr für sie hast. Nein. Ja, das müssen wir so klar. Das ist mehr oder weniger ist es Gewohnheit. Ja. Mhm. Und das ist eine Art WG. Ich meine ja einen gewissen Mögen, ja. Die schon da. Ja gut, wenn man so lange zusammen ist, dann und wenn nicht gerade sich zerfleischt, dann mag man sich auch. Klar, man hat ja auch eine gemeinsame Vergangenheit und gemeinsame Dinge erlebt. Aber du hast es gerade ja schon vorweggenommen. Du kennst ja meine Meinung in solchen Sachen. Das ist mir völlig wurscht, ob du dich mit Männern rumtreibst oder mit Frauen. Ich finde es einfach unkorrekt deiner Frau gegenüber. Ja, das ist irgendwie, was mir mittlerweile auch was zu schaffen macht. Genau, genau. Aber du siehst, ich bin jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich bin feige. Obwohl, vielleicht kann man es auch so nennen. Kann man vielleicht so nennen. Aber immerhin. Ich habe einfach Angst, weil ich ja auch ihre Vorgeschichte kannte oder kenne. Mhm. Dass sie auch eher öfters in der Psychiatrische war, dass sie schon mal versucht hat, dich umzudrängen. Mhm. Das war, wie gesagt, alles vorher. Okay, aber ich sag dir, Uwe, die Angst, dass der Partner in ein tiefes Loch stürzt und vielleicht auch die Angst, dass der Partner sich etwas antun könnte. Das darf nicht der Grund sein, weswegen man in einer eigentlich nicht mehr intakten Beziehung bleibt. Man muss es natürlich in so einem Fall vorsichtig machen und abgefedert. Ich habe also schon versucht, dass sie quasi sich von mir trennt, dass sie dann sagen kann, ich habe mich ja von ihm getrennt, ja. Aber das hat irgendwie auch nicht gefruchtet. Sie will nicht. Sie will nicht. Und sie ist auch total monogam eingestellt und na gut. Du würdest dich aber in der Vorstellung, wenn du dir so ausmalst, du würdest jetzt frei sein, ein Single-Leben führen, wäre für dich eine Befreiung? Ich würde sagen, ja. Ja. Dann kannst du deine Sachen machen, so wie du möchtest und. Ja, ich will mich jetzt hier auch nicht als irgendwie Samariter oder was darstellen. Mhm. Aber wie gesagt, ich verstehe, deine Verantwortung, du hast eine Verantwortung, du hast ein Verantwortungsgefühl. Ja. So. Weißt du denn. Weil die Sache ja so ist, wie sie ist, dass sie, seitdem wir eben, wie gesagt, zusammen sind. Nun könnte man ja auch sagen, dass sich das vielleicht doch wieder alles stabilisiert hat. Wir stochern gerade mal ein bisschen im Nebel. Aber es kann ja sein. Ja, gut, du weißt ja, man guckt nur einen vor den Kopf, nicht in den Kopf. Ja. Der Arzt, zu dem sie geht, ist das auch dein Arzt? Ja. So. Das wird doch schon mal. Ich weiß auch, dass sie mit dem Arzt über ihre quasi psychischen Probleme noch nicht geredet hat. Bist du sicher? Ja. Ja, gut, denn das heißt, sie ist ja in überhaupt nicht ärztlicher Behandlung wegen ihrer psychischen Geschichten. Genau. Mhm. Ich finde das ja auch so alles in Ordnung. Ja, hast du denn einen ganz guten Draht zu diesem Arzt? Würde ich sagen, ja. So, dann würde ich auf jeden Fall mal, du weißt ja nicht, was sie vielleicht doch mal da im Gespräch unter vier Augen ihm erzählt hat, das weißt du ja gar nicht. Ja gut, sie war bisher noch nie allein beim Arzt drin, deswegen, weißt du. Ach, du warst immer mit? Ja, ja. Du warst immer dabei? Ich war immer dabei. Ach so, warum? Ja, nur so, weil sich das immer meistens so ergeben hat. Ach so. Verstehe. Und sie ist keine große Arztgängerin. Okay. Dennoch würde ich, das ist ein Arzt, der kann deine Frau noch besser einschätzen als ich jetzt, als ich bin komplett fremd und fern, würde ich dieses so ein Gespräch mit dem Arzt mal führen unter vier Augen, dass du dir überlegst, dich zu trennen. Und ich würde mir mal auch einen Rat geben lassen, was er meint und wie er das Ganze einschätzt. Ich will, Uwe, ich will darauf hinaus, dass ich es nicht für eine gute Lösung halte, dass du die nächsten 20 Jahre mit deiner Frau zusammenbleibst. Ich glaube, du musst einen Weg finden, einen vorsichtigen Weg, dich aus dieser Beziehung zu lösen, ohne dass du ein zu großes Risiko eingehst, dass die Frau völlig abstürzt. Dazu gehört dann, lass mich das unbedingt noch sagen, dazu gehört unbedingt, finde ich, wenn es zu einer Trennung kommt und sie fragt, warum und was weiß ich, sag ihr bitte nicht, dass du seit 16 Jahren mit Männern Sex hast. Oh Gottes Willen, nein. Das darfst du ihr nie sagen. Oh Gottes Willen, würde ich auch nicht, denn das wäre, als wenn ich ihr den Todesstoß versetzen würde. Ja, manche sind dann so, in alle wollen ganz offen und ehrlich sein und breiten alles aus und zerstören ein Leben eines anderen Menschen. Ich meine, so gesehen, das würde ich auf keinen Fall machen, weil ich meine, das ist dann letztendlich Vergangenheit. Genau. Ja, gut, da sind wir uns einig. Aber nochmal gesagt, Uwe, suche vorsichtige Wege, wie du es anstellen könntest. Und ein Gespräch mit dem Arzt kann nicht schaden. Sicher. Das ist ein Vertrauensmensch, der wird ihr dann nichts von deinem Gespräch mit ihm erzählen. Ja, weil ich bin ja, wie gesagt, 6 Jahre jünger. Mhm. Und ich stehe quasi, wenn du so willst, in Saft und Saft. Mhm. Ne, und habe eben meine Bedürfnisse, die ich zurückstelle. Ja. Ne? Ja. Um dieses dann, erstens, dass es nicht irgendwo an Tageslicht kommt, diese Heimlichkeiten, das hatte ich sowieso. Ja, und das ist keine Dauerlösung. Das hast du jetzt lange genug gemacht. Und du hast ja auch schon ein schlechtes Gewissen, wie du es mir gerade gesagt hast. Ja, ich kriege mittlerweile auch irgendwie psychische Probleme. So, und das soll ja nicht auch noch passieren. Also, wie du das im Detail machst, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, mach es vorsichtig. Und das einzig Konkrete, was mir jetzt einfällt, ist das mit dem Arzt, dass du ein Gespräch mit dem Arzt führst. Na, muss ich das irgendwie mal probieren? Ja. Weil, wie gesagt, sie zum Arzt zu kriegen auch, das ist immer ein Akt. Okay, du sollst ja erstmal alleine mit dem Arzt reden. Ja. Mhm. So. Ich bin sicher, wenn das der Hausarzt ist, der kann deine Frau gut einschätzen, dass der bestimmt auch vielleicht noch die eine oder andere sehr konkrete und gute Idee hat, wie man es denn einfädelt. So, lieber Uwe, jetzt muss ich Schluss machen. Ich habe auch schon oft gehört, das wurde von Bekannten, die wenigen, die wir noch haben, ich wollte mich trennen, ich wollte das nicht mitmachen. Mhm. Ne? Okay, wir sind uns einig, Uwe. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Alles klar. Und mach es. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Eva, 31. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, lieber Domian. Hallo, Eva. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe vor anderthalb Jahren mit dir gesprochen und da war ich sehr, sehr, sehr verzweifelt. Vor anderthalb Jahren? Ja, das war 6 Wochen, nachdem mein Verlobter gestorben ist. Ja. Und ich war total am Boden zerstört. Ja. Und ja, da hast du dir auch richtig Sorgen gemacht und gesagt, oh, so kann das nicht weitergehen. Und ich war auch total perspektivlos, wollte gar nichts mehr, wollte mich am liebsten hier nur noch einigeln und keinen mehr sehen und... Ja, und durch deine Sendung habe ich einen wundervollen Mann kennengelernt und ich bin eurem Team sowas von dankbar. Das ist das Beste, was mir heute passieren könnte. Und wir sind seit 3 Monaten zusammen und ich kann dir nur sagen, ich bin wieder so glücklich und ich hätte da im Leben nicht dran geglaubt. Das freut mich. Wie hat das denn sich dann ergeben? Also wir beide haben uns unterhalten über dich und den traurigen Todesfall. Und dann hat sich jemand bei uns hier gemeldet und wollte Kontakt zu dir, oder wie war das? Ja, weil seine Frau an Krebs gestorben ist. Ah. Dann hat er gefragt, ob er meine E-Mail-Adresse haben kann. Ja. Und dann hat eure Redaktion mich angerufen, gefragt, ob das okay geht. Genau, so machen wir das immer, ja. Da habe ich gesagt, ja, meinetwegen. Und habe gedacht, ja, da wird wohl... das übliche Blablabla und viel Mitleid und... Ja. Ja, und dann kam dann die E-Mail und die war ellenlang und da habe ich gedacht, oh, jetzt ist halt tatsächlich so ein Bekloppter noch dabei, sich da auszulassen. müssen und der hat mir eine E-Mail geschickt und ich dachte, Wahnsinn, das hätte ich mir selber schicken können. Das ist ja verrückt. Und dann habt ihr euch so allmählich, habt ihr am Anfang telefoniert nur oder habt Nein, ihr euch... Nein, wir haben ein paar Monate ganz konsequent nur wirklich per E-Mail und er hat immer gesagt, lass uns mal telefonieren. Und dann habe ich immer, nein, geht nicht und ich will nicht. Und ja. Ja, ich weiß nicht warum. Im Nachhinein kann ich das auch nicht mehr erklären. Naja, vielleicht war das so eine instinktive Vorsicht, dass ihr euch erstmal annähern wolltet und solltet, dass du ihn ein bisschen beschnuppern wolltest. Wohntet ihr weit auseinander? Nein, 60 Kilometer, aber ich habe ihm das nie gesagt, wo ich wohne. Ach so. Weil ich dachte, nee, und dann dachte ich auch hinterher, stimmt das alles so gar nicht, weil das war alles zu ähnlich. Das war. Was für eine schöne Geschichte. Was für eine schöne Geschichte jetzt kurz vor Weihnachten. Das freut mich sehr, Eva. Das heißt, ihr beiden habt euch wirklich gefunden und ihr seid jetzt ein Paar und glücklich miteinander. Und wie? Und habt beide einen schweren Schicksalsschlag erlitten und schlimme Zeiten erlebt. Ja. Und dann hat unsere kleine Sendung euch zusammengeführt. Super, freue ich mich. Freue ich mich sehr. Wenn er das hört, dann wollte ich ihm sagen, dass er der größte Glücksgriff ist. Und dass ich hoffe, dass wir beide immer zusammen sind und dass wir uns aneinander festhalten. Das wünschen wir euch auch. Wie heißt denn dein Prinz? Mein Prinz heißt André und ich liebe ihn über alles. Und André und Eva, das klingt doch sehr nett. Eva, ich freue mich sehr. Und auf dass ihr 100 Jahre glücklich seid, das wünsche ich euch. Mindestens, würde ich auch sagen. Also das ist so das Mindeste überhaupt. Du grüßt herzlich den André. Ja. Und genieß das Leben. Ja. Alles Gute. Dir auch alles Gute. Dankeschön, Eva. Tschüss. 0800 220 50 50. Und weiter geht es mit Nicole. Und Nicole ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen, Domian. Nicole, um was geht's bei dir? Also bei mir geht es darum, ich würde gerne ein bisschen aufklären in der Öffentlichkeit in Bezug auf Depressionen und psychische Erkrankungen. Bist du selbst betroffen? Ja, ich bin selbst betroffen. Und zwar war das ja jetzt so Thema durch diesen Selbstmord von dem Fußballer, dem Robert Enke. Mhm. Und zwar ist es bei mir so, dass ich 10 Jahre lang mindestens an... ich bin ein bisschen aufgeregt. Noch nichts. Red einfach drauf los, wird schon gehen. Okay. Ja. Also ich hatte extreme Panikattacken, Angstzustände, soziale Ängste, Depressionen, die ganze Palette und das mindestens 10 Jahre lang. Was heißt denn soziale Ängste zum Beispiel bei dir? Es war für mich schwierig, einfach Menschen zu begegnen. Konntest du normal einkaufen gehen? Das war nicht immer leicht. Also ich habe das so möglichst schnell gemacht dann. Ich habe einen Moment abgepasst, wo ich gemerkt habe, jetzt geht es und dann bin ich schnell einkaufen gegangen oder habe das erledigt, was zu erledigen war und bin wieder nach Hause. Was war denn für dich die schlimmste psychische Belastung in diesen 10 Jahren? Dass ich so sehr allein war damit und dass ich einfach sehr depressiv und traurig war über mein Leben, weil ich die Ursache nicht kannte. Mhm. Ich wusste nicht, was los ist. Warum bin ich so? Warum ist es so? Und sehr, sehr spät... Viele Jahre, nachdem ich so gelebt habe, wurde eine schwere Schilddrüsenerkrankung bei mir entdeckt. Mhm. Eine Autoimmunerkrankung, die sich Morbus Basedow nennt, die eng verwandt ist mit einer anderen Autoimmunerkrankung, die sich Hashimoto-Thyreoiditis nennt. Mhm. Und diese Krankheit geht einher mit schweren psychischen Symptomen, wie den eben beschriebenen. Ja. Und die Ärzte erkennen das häufig auch ganz, ganz, ganz spät. Also es wird immer gesagt, sie sind psychisch krank, gehen sie in die Psychiatrie und... Lass mich mal eben fragen. Du sagst, das ist eine Schilddrüsenerkrankung gewesen. Ja. Eine schwere Schilddrüsenerkrankung. Ja. Wenn man so eine Routineuntersuchung beim Arzt machen lässt, dann machen die doch auch ein großes Blutbild oftmals. Ja. Wird da denn nicht die Schilddrüse auch untersucht und kann man das da nicht dann sehen? Also wenn der Arzt pfiffig genug ist und interessiert genug ist, dann macht er das. Aber viele übersehen es einfach. Sie denken einfach nicht dran. Das heißt, der Arzt, das muss man nämlich, glaube ich, auch mal erklären. Die Leute denken manchmal, ja, ich lass ein Blutbild machen und dann können die alles sehen. So ist es nicht. Ich glaube, der Arzt muss genau angeben, auf welche Art und Weise das Blut untersucht werden soll. Ob zum Beispiel der Faktor Schilddrüse mit untersucht werden soll im Blut. Ja, Ja, ne? Genau. So ist es, ne? Und dazu gibt es noch einen wichtigen Faktor. Es gibt Referenzbereiche. Es gibt drei Schilddrüsenwerte. Den TSH-Wert, den FT3- und FT4-Wert. Mhm. Und dazu gibt es Referenzbereiche. Zum Beispiel, wenn der FT3-Wert bei 3,4 liegt, in Klammern steht dann dahinter zwischen 3 und 5. Ja. Und der Referenz und der FT3-Wert liegt in diesem Bereich. Ja. Dann sagt der Endokrinologe, so heißt die Fachbezeichnung, das ist gesund. Das ja. kann aber für den Betroffenen zu wenig sein oder zu viel und dann muss der behandelt werden. Da so. Muss man genau den fragen, wie fühlen Sie sich? Das heißt, nach 10 Jahren hat man das bei dir diagnostiziert. Diagnostiziert. Wie lange liegt die Diagnose jetzt zurück? Du bist jetzt 41? Ja. Ich bin 40. 40, ja, genau, 40. Diagnose liegt etwa 3 Jahre zurück. 3 Jahre. Das heißt, ab da hat man dann gezielt medizinisch, therapeutisch angesetzt und genau. eingegriffen. Wie geht ja. es dir jetzt? Also es ist so, dass diese Krankheit in Schüben stattfindet, der Überfunktion. Und in diesen Schüben geht es einem besonders schlecht. Aber erst wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann merkt man, dass körperlich was nicht stimmt, weil der Puls rast und man völlig nicht mehr denken kann und alles. Aber die haben dir dann sicher Medikamente verschrieben. Richtig, sie haben Medikamente verschrieben und letztes Jahr hatte ich einen so akuten Schub, dass ich fast daran verstorben wäre. Also wenn es nicht behandelt wird und nicht entdeckt wird, kann man daran auch versterben. Und die Schilddrüse musste dann entfernt werden. Aha. Und dann erfolgt eine Einstellungsphase mit Schilddrüsenhormonen. Mhm. Die kann länger dauern, bei manchen geht es ganz schnell. Und nach etwa 3 bis 4 Monaten war ich gut eingestellt und alle Symptome waren verschwunden. Alle. Heute also auch noch? Heute auch noch. Das heißt, keine Panikattacke. Dir geht es richtig mehr. Gut heute? Mir geht es ganz normal. Wahnsinn. Ich bin ein gesunder Mensch. Und ich musste das einfach mal sagen. Sehr gut. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen draußen rumlaufen, die sind depressiv, die haben Angstzustände und sie wissen sich nicht zu helfen. Ich weiß selbst ganz genau, wie verzweifelt man ist. Und die Ärzte sagen, sie sind psychisch krank. Mhm. Und das ist einfach nicht so. Ja. Eigentlich müsste ja jeder gute Psychiater erstmal all diese Dinge abklopfen, bevor machen er sich... Machen die auch nicht. Ja, schlimm genug, finde ich. Bevor er dann in die Seele und die Psyche eindringt. Oder vielleicht dann die Menschen mit Antidepressiva behandelt oder so. Richtig. Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden? Dass selbst nach der Diagnose sind dann diese Schübe aufgetreten. Ja. Und man hat dir da gar nicht richtig helfen können. Nein, also man kriegt sogenannte Thyrostatika, die hemmen die Hormonausschüttung der Schilddrüse. Mhm. Und wenn dann die Werte wieder im Normbereich sind, setzt man die wieder ab. Ach so. Also letztendlich hat dir geholfen die Entfernung der Schilddrüse. Ja, das war der einzige Weg. Und ja. jetzt die Neueinstellung. Das heißt, wenn man 10 Jahre im Finsteren gelebt hat, so geht es einem ja, wenn man seelisch erkrankt ist. Absolut. Da musst du dich ja jetzt wie eine Blume im Frühling fühlen. Nicht ganz, weil meine Einstellungsphase nicht so ganz leicht ist. Ich bin nicht so ein leichter Fall der Einstellungsphase, aber ich hatte von März bis Mai eine Phase, wo ich sehr gut eingestellt war und da ist für mich, also ich kann es nur so sagen, das war für mich ein zweiter Geburtstag. Mhm. Ich konnte Menschen treffen, ich war offen, ich war fröhlich, ich war wie ausgewechselt und wer mich kennt, all die Jahre schon, der hat mich nicht wiedererkannt. Der Toll. Hat gesagt, das gibt's überhaupt nicht. Also hast du in diesen 10 Jahren eigentlich auch, warst du auch ganz allein oder hattest du einen Partner? Ich hatte mehrere Jahre einen Partner, der war um einiges jünger als ich und der war natürlich völlig überfordert damit. Der wusste nichts darüber, der verstand das auch nicht und konnte mir auch nicht helfen. Ja, wie auch, denn du wusstest es ja auch, du hast dich ja selbst nicht verstehen können. Ne? Eben. Wie sieht jetzt dein Leben aus? Hat das auch zur Folge, dass du auch so in Sachen Partnerschaft vielleicht mehr auf Leute zugehen kannst? Ja, also was ich mir zunächst, also das Wichtigste für mich ist im Moment erstmal wirklich gesund werden und wirklich einen stabilen Zustand erreichen und dann kommen all die anderen Dinge und natürlich wünsche ich mir irgendwann eine Partnerschaft und all das, was dazugehört, aber ich habe meine ganze Weltsicht hat sich verändert dadurch. Mhm. Die Krankheit war schwer, das waren unfassbar schwere Jahre, aber es ist auch kostbar, sowas erlebt zu haben, weil ich wirklich verstanden habe, dass man auf sich achten muss und dass man auf seine Seele achten muss und darauf achten muss, dass es einem gut geht. Einfach. Und auch auf den Körper achten muss. Auf den Körper, Und die körperlichen Signale auch wahrnehmen muss. Und zwar die feinen Signale. Genau. Nicht nur wenn es ganz hart, wenn man Krebs kriegt oder wenn man irgendwas Schlimmes kriegt. Die ganz feinen Signale sagen uns im täglichen Leben ganz genau, was gut ist und was nicht gut ist. Konntest du in diesen schlimmen 10 Jahren arbeiten? Nein. Nee, das ging alles. Nein, das ging alles nicht. Es ging nichts mehr. Also wirklich hat sich das Leben radikal jetzt verändert. So kann man das sagen. Ne? Ja. Ich fand es ist ein neues Leben. Ja. Es ist wie ein zweites neues Leben. Und ich wünsche es jedem. Ich weiß, weil Depression ist so verbreitet und Panikattacken. Und auch bei Hashimoto ist es so, dass sich Unterfunktion und Überfunktion abwechseln. Das heißt also die Verlangsamung, die bis zur Apathie runtergehen kann. Ja. Also das ist wie ein halber Tod, dieses Gefühl. Bis andersrum, dass man hektisch ist und völlig überdreht, wechseln sich ab. Mhm. Und wenn man das über viele Jahre erlebt, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Es ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Also Nicole, ich danke dir wirklich sehr für den Anruf und für die aufklärenden Worte. Ich glaube, das war ein sehr informatives Gespräch und sehr informative Dinge, die du gesagt hast, sodass der eine oder andere vielleicht jetzt helle Ohren bekommen hat. Und ich hoffe das sehr. Ja. Das war ja auch der Grund deines Anrufes. Richtig. Ich freue mich, dass es dir gut geht und wünsche dir, dass es dir noch besser geht. Vielen Dank. Alles du hast eine super Sendung. Super, super, super toll. Vielen, vielen lieben Dank, Nicole. Alles Gute wünsche ich. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss. Und weiter geht es mit der Margitta. Hallo Margitta. Hallo. 48. Jawohl. Jawohl. Klingst aber wie 32. Danke. Margitta, um was geht's? Das hört sich gut an. Also, um was geht's? Es geht darum, ich bin 30 Jahre verheiratet und habe im April erfahren, dass mein Mann eine leichte Affäre hat. Was heißt leichte Affäre? Mit Flirten und Küssen, aber eben kein Sex. Wie hast du es erfahren? Von ihm selber eigentlich. Hat er es gebeichtet? Ja, genau. Und dann war meine sofortige Konsequenz, dass ich mir eine eigene Wohnung gesucht habe, sofort ausgezogen bin und die Scheidung eingereicht habe. Oh, das ist aber knallhart reagiert. Ja, knallhart. Aber daraus deute ich, dass du so nicht mehr so große Lust hattest. Stimmt das? Das kann man eigentlich so nicht sagen. Ich war einfach nur enttäuscht. Mhm. Ich hatte nicht damit gerechnet. Es hat mich getroffen wie so ein Schlag. Ist er so alt wie du? Er ist 4 Jahre älter. Dennoch ist es eine ganz junge Liebe damals gewesen. Du warst 18, als ihr geheiratet habt. Ja, genau. So ungefähr. Ja, ich war 18. Ja. So, das Ganze war im April und jetzt bist du weg in der eigenen Wohnung. Ich bin weg in der eigenen Wohnung und da er um mich gekämpft hat, mit Versöhnungsversuchen, mit Blumen, Geschenken und immer wieder Briefen und Mails und ich weiß nicht was alles, er hat alles mögliche angestellt und dann daraufhin habe ich dann die Scheidung zurückgezogen und habe dann gedacht, wir hätten vielleicht doch noch eine Chance. Mhm. Und vor 3 Wochen hatte ich jetzt einen schweren Autounfall. Oh. Und aber wir reden miteinander, das beruhigt mich schon. Du liegst nicht im Krankenhaus und es geht ja einigermaßen gut, hoffe ich. Ja, doch, es geht einigermaßen, ja, auf jeden Fall. Und dann im Krankenhaus hat er mich besucht und da hat er mir dann irgendwie, weil ich gemerkt habe, dass ihn irgendwie was bedrückte, weil nach 30 Jahren kennt man einfach einen Menschen, finde ich. Ja, und naja. Ja, sollte man eigentlich. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich da rausgekitzelt, was eigentlich mit ihm los ist. Und da hat er mir gestanden, dass er erst im August mit der Frau dann Sex hatte und mich definitiv betrogen hat. Mhm. Und seitdem weiß ich einfach nicht mehr, was ich machen soll. Er kämpft nach wie vor um mich und hat gesagt, das wäre im Alkoholrausch passiert, obwohl ich finde, das ist keine Entschuldigung. Aber es steht immer noch von ihm der Wunsch, dass ihr zusammenkommt wieder. Ja, richtig. Nach wie vor. Nach wie vor. Hat er denn noch Kontakt zu dieser Frau? Nein. Nein. Nein. Was empfindest du denn für deinen Mann? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht so genau definieren. Da sind 30 Jahre, die verbinden. Wir haben ziemlich viel durchgemacht. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. dennoch versucht aber, mal, gut, 30 Jahre verbinden, hast du völlig recht, da macht man auch ja, viel und durch. Wir haben ziemlich viel durchgemacht, aufgrund Kinderlosigkeit haben wir ziemlich viel unternommen zusammen und familiäre Erkrankungen und so. Er hat immer zu mir gestanden, er war ein sehr guter Ehemann, muss ich dabei sagen. Ist er vielleicht mehr ein sehr guter Freund als denn ein sehr guter Ehemann mittlerweile? Ja. Schlaft ihr miteinander noch? Also jetzt nein. Ja nicht, jetzt nur nicht mehr, aber bis du das erfahren hattest. Ja, genau. Und bis einen Tag vorher sogar noch. Und war das gut? Oder ja. Routine? Nein. Nein. Gut. Ich habe nichts gemerkt. Sieht er das genauso? Ja, denke ich mal. Aber er ist immerhin ausgebrochen und offensichtlich hat er eine andere Sehnsucht gehabt. Ja, genau. Er wurde von dieser anderen Person angehimmelt und das war bei mir definitiv nicht mehr der Fall. Ist die jünger, viel jünger, die Person, die andere? Ja, die ist jünger. Viel jünger? 35. Die ist 35? Mhm. Ja. Ja. Und dann hat ihn das natürlich angefixt, ne? So ja, sicher. Dieses, natürlich. Ja. Aber ich weiß jetzt einfach nicht, was ich machen soll. Soll ich der Ehe noch eine Chance geben? Gibt es da überhaupt noch eine Chance? Ich meine, er hat um mich gekämpft und hat mich dann im August betrogen, obwohl vorher nichts war. Und auf einmal. Ja. Und sagt mir das, nachdem ich nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus liege und ich weiß überhaupt nicht. Hat er das, warst du schwer verletzt? Ja. Was hattest du? Ich hatte die Hüfte gebrochen, mehrere Rippenbrüche, ein Schädeltrauma. Oh ja, das klingt alles schon sehr. So, dann kommt er ins Krankenhaus, besucht dich. Ja. Und hat er dir das beim ersten Besuch erzählt? Ja. Ehrlich? Ja, ehrlich. Du lagst da, Schmerz. Ich lag da. Schmerz. Schmerz von Pferd, ja. Und dann erzählt er übrigens, ach, weißt du, ich habe auch mit der Frau jetzt im August geschlafen. Nein, es kam irgendwie wieder das Thema rauf, von wegen, oh, wir haben doch noch eine Chance und ich helfe dir jetzt, wo du krank bist und ich tue alles für dich. Und ich sag, du kannst mir viel erzählen, aber da ist doch noch irgendwie was. Du verschweigst mir doch was, ich glaube dir einfach nicht. Ach so. Und dann kam das. Da hat sich das so im Laufe des Gesprächs und du hast nachgebohrt und so. Genau. Ja. Also, Magitta, ich fand deine erste Reaktion, das sagte ich gerade ja auch schon, ziemlich krass, dass du sofort ausgezogen bist. Ja, weil das war für mich unvorstellbar. Ja, gut. Weißt er du, war mein erster Mann in meinem Leben. Aber wir alle sind Menschen. Und da war ein bisschen was vorgefallen. Ja, aber er hat in dem Moment auch gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Ach, das hat er gesagt? Ja, das hat er gesagt. Ah, das hat er gesagt. Ja, das wichtige Information. Also. Ja. Aber jetzt liebt er dich wieder, sagt er. Ja, er hätte mich eigentlich immer geliebt, sagt er. Hast du dich ja manchmal ertappt, so in den letzten Jahren, dass du auch mal so eine andere Sehnsucht hast? Nein. Nein, gar nicht. Nein, nie. Auch nicht, die Sehnsucht, mal wieder verliebt zu sein? Nein, er war immer mein Traummann. Das ist dein Mann. Ja, da gab es überhaupt keine Diskussion. Ich finde, Magitta, so wie du es jetzt schilderst, darf man so etwas nicht so schnell wegwerfen? Geht doch gemeinsam zu einem guten Eheberater. Die Chance gebt euch doch, dass ein neutraler Berater mit euch spricht. Dass alle Sachen mal so auf den Tisch kommen, was vielleicht ihr... Ja, aber wie soll ich denn verarbeiten, dass er mich im August betrogen hat? Das kann Im man, August? Ja, okay, er hat es dir immer... Wo er um mich gekämpft hat angeblich. Ja, aber du warst auch schon weggezogen. Ja, aber trotzdem, er hat ja trotzdem um mich gekämpft. Ich hab weiterhin ihn eingeladen. Finde ich auch ein bisschen. Familienfesten. Ja, finde ich auch. Ich hab für ihn gekocht. Ja, finde ich. Aber genau all diese Sachen kann man in einer Beratung klären. Für mich ist ja entscheidend, was jetzt ist. Wenn er jetzt sagt, ich will mit der neuen Frau nichts zu tun haben. Ja. Ich will dich haben. Und das war ein Fehltritt. Und ich war irgendwie ein bisschen von Sinnen, als ich da dann noch mit der geschlafen habe. Kann man alles verzeihen, finde ich. Aber man muss es nur verstehen. Und du kannst ihn verstehen, wenn ihr in einer gemeinsamen Runde mit einem Fachmann zusammen redet. Gibt euch die Chance. Gib du euch auch die Chance. Das ist zu schade, sowas jetzt wegzuwerfen. Trenn dich in dem Moment, Magitta, wenn du das Gefühl hast, ich habe alles getan, es geht nicht mehr. Dann muss man sich trennen. Aber das, ich habe das Gefühl bei euch noch nicht. Ja, aber ich habe in der Zeit, in der er um mich gekämpft hat, habe ich eigentlich alles getan dafür. Ich habe mich auf seine Hobbys eingelassen, die Magitta, überhaupt nicht meinen entsprechen. Jetzt muss ich ganz unhöflich sein und dich unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Okay. Aber du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. Ciao. Ihr Lieben, das war's für heute. Bei uns in der Technik heute Axel Düllmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.